1. Jeremiah orset den Wunsch nach einer Unterkunft in der Wüste, im Sein Volk verlassen zu können, da er sie als ein Gemeinschaft von Ehebrechen und Trulosen Menschen betrachtet. 2. Sie nutzen ihr Zunge wie einen gespannten Bogen für Lügen und Erlingen der Deutsch Markt im Land, während sie von einer Bosheit zur Nächsten schreiten und gottwollig ignorieren. 3. Jeder sollte sich vor seinem Nächsten hüten und selbst dem eigenen Bruder misstrauen, da Hinterlist und Verleumdung das soziale Miteinander bestimmen. 4. Die Menschen betrügen einander und sagen niemals die Wahrheit, da sie ihr Zungen systematisch auf das Lügen trainiert haben und sich anstrengen, Unrecht zu begehen. 5. Inmitten dieser allgegenwärtigen Argelist weigern sie sich beharrlich, Gott anzuerkennen, was er selbst ausdrücklich feststellt. 6. Die Schalb erklärt der Herr der Heerscheren, das sein Volk wie mit all Schmelzen und Prüfen wird, da im Angesicht ihrer Bosheit kein Anderwill blät. 7. Ihr Zunge gleicht einem todlichen Pfeil, der Bettrug verbreitet, warend sie freundlich mit ihrem Nächsten sprechen, planen sie im Verborgen in einen Hinterhalt. 8. Gott stellt die rhetorische Frage, ob ein solches Verhalten angestraft lassen oder sich nicht an einem Volk rächen sollte, das so handelt. 9. Über die Berge und Weidflaschen wird ein Lautklager aussprechen, weil sie so verwüstet sind, das Wedermenschen noch hier dort verweilen können. 10. Jerusalem wird in einen Trümmerhaufen verwandelt, der Schakalen als Behausung dient, während die Stadt Judas in ein unbewohnt Wüste verwandelt wird. 11. Wer besitzt jenig Weisheit, die Zerstörung zu begreifen oder wem hat der Herr ein Botschaft anvertraut, die erklärt, warum das Land wie ein unpassbare Wüste verodet ist? 12. Der Herr antwortet, das dies Gescher, weil sie sein Gesetz verlassen, seinen Geboten nicht gehorcht und erleben nicht danach ausgerichtet haben. 13. Stattdessen folgten sie starsinnig ihren eigenen Wünschen und verraten die Baal. Genau wie sie vorfahren sie gelehrt hatten. 14. Darum kundigt der Herr der Heerscherenen, dass Diocese Volk mit bitterem Wurmut speisen und ihnen giftiges Wasser zu trinken geben wird. 15. A word sie unter Volk zerstreuen, die weder sie noch ihr vorfahren kannten, und sie so lange mit dem Schwert verfolgen, bis sie vollständig aufgerieben sind. 16. Der Herr der Heerscheren fordert dazu auf, die Klageweiber und Weisen Frauen herbeizurufen, damit sie kommen und ihr Totenklage beginnen. 17. Sie sollen sich bielen, ein Traulied anzustimmen, damit die Augen des Volks vertranen überfließen und ihr Wimpern von Wasser triefen. 18. Aus Zion hort man ein Lord wecklich über die Erlatine gewollten Schande, da die Bewohner das Land verlassen mussten und ihr Hauser zerstört werden. 19. Die Frauen sollen auf das Wort des Herrn hören und ihr Tochter soe einander lehren, wie man Klagelieder singt. 20. Denn der Tod ist durch die Fenster in die Palast eingedrungen, die Kinder von den Straßen und die Jungen Männer von den öffentlichen Platzen zu raffen. 21. Die Leichen der Menschen liegen wie Dünger auf dem Acker oder wie Garben hinter dem Schnitter her, wann das Jemand sie aufsammelt. 22. Der Herr mahnt, dass sich der Weise nicht seiner Weisheit, der Stork nicht seiner Kraft und der Reiche nicht seines Reichtums rühmen soll. 23. Wer sich jedoch rühmen mochte, sollte dies tun, weil die einzig besitzt, mich als den Herrn zu erkennen, der nade, recht und gerechtigkeit auf Erden ausübt. 24. Der Herr kundigten, dass ein Zeit kommen wird, in der all unbeschnitten in zur Rechenschaft sehen und bestrafen wird. 25. Dies betrifft Ägypten, Judah, Edom, die Ammoniter, Moab und die Wassenbewohner, denn waren dies Volker unbeschnitten sind, ist das gesamte Haus Israelem hasen unbeschnitten.